Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, we've talked for 5 days about this kingdom. 5 Tage lang haben wir über dieses Königreich gesprochen. Let's continue to talk. Wir wollen weiter darüber sprechen. So, here is what has not changed. Hier ist, was nicht geändert hat. That the devil always is trying to cause havoc. Der Teufel versucht immer Verwüstung zu erzeugen. But he can't. Aber das kann er nicht. That has not changed. Das hat sich nicht geändert. Only man can cause havoc. Nur Menschen können Chaos erzeugen. But the devil tries to cause havoc, so he knows he has to do it through men. Der Teufel versucht Unheil zu verursachen, daher weiß er, dass er es durch Menschen tun muss. So the strategy between the Garden of Eden and even now after the finish. Track of the cross is the same. Seine Strategie zwischen ihm und Eva im Garten Eden und sogar auch jetzt nach dem vollbrachten Werk am Kreuz ist die gleiche. You know, that's what Paul said in, as already mentioned in 2 Corinthians 11. Das war, was Paulus sagte, wie ich bereits erwähnte, im 2. Korinther 11. Remember, he said that after the cross. Denk daran, er sagte dies nach dem Kreuz. You know, so when the Bible says the devil is going around like a roaring lion. Wenn die Bibel sagt, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe, people take this scripture out of some context and give him an authority that he doesn't have. Nehmen die Menschen diese Schriftstelle aus dem Kontext heraus und geben ihm Autorität, die er nicht hat. You know, first of all, the Bible doesn't say he has any authority. Als erstes sagt die Bibel nicht, dass er irgendeine Autorität hat. Neither does the Bible say that he is a roaring lion. Noch sagt die Bibel, dass er ein brüllender Löwe ist. But yes, he's always trying to do havoc. That is the truth. Aber ja, er versucht immer Unheil, Verwüstung zu bringen. Das ist die Wahrheit. That's why we have to be watchful. Deshalb müssen wir wachsam sein. And you know, and it's very interesting when the Bible says resist the devil. Und es ist sehr interessant, wenn die Bibel sagt, widersteht dem Teufel. It's funny that we have made this a verbal thing and not a surrender thing. Ist es lustig, dass wir dies zu einer verbalen Angelegenheit und nicht zu einer Frage der Hingabe gemacht haben. You know, so people shout, scream, yell at the devil, but they never surrender to the kingdom of light. Die Leute rufen, schreien den Teufel an, aber sie haben sich nie dem Königreich des Lichts hingegeben. You know, you resist him by not surrendering to him. Du widerstehst ihm, wenn du dich ihm nicht unterwirfst. Think about it, how simple this is. Denk darüber nach, wie einfach das ist. How could have Adam and Eve resisted the devil in the Garden of Eden? Wie hätten Adam und Eva dem Teufel im Garten Eden widerstehen können? You know, by simply saying, devil, it doesn't matter what you suggest, it doesn't matter what you said, we will not do what you said. Indem sie einfach gesagt hätten, Teufel, es spielt keine Rolle, was du vorschlägst oder was du sagst. Wir werden ganz einfach nicht das tun, was du sagst. We're not going to have a discussion about this subject with you because we've already decided. Wir werden mit dir nicht über dieses Thema diskutieren, weil wir uns bereits entschieden haben. And our decision is that we surrender to the King Jesus and therefore to the kingdom of light. Und unsere Entscheidung ist, dass wir dem König Jesus hingegeben sind und demnach dem Königreich des Lichts. And that's exactly how it works today. Und genau so verhält es sich heute. But I have to say this again, even though I've said it a few times. Auch wenn ich es bereits einige Male gesagt habe, muss ich es noch einmal sagen. Since there are only 2 spiritual kingdoms, darkness and light, there's no third kingdom. Da es nur 2 geistliche Königreiche gibt, Finsternis und Licht, es gibt kein drittes Königreich. No, it's just what they've set up, so. And since every person has to be submitted to one of those kingdoms, because every person is in one of those kingdoms. Und da jeder Mensch einem dieser beiden Königreichen unterworfen sein muss, weil jeder Mensch in einem dieser beiden Königreiche ist, that's why Jesus said things like, if you're not for me, you already are against me. Deswegen sagt Jesus Dinge wie, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. No, people don't understand that and say, well, I'm not against Jesus. I'm not for Jesus, but I'm really not against him either. Menschen verstehen das nicht und sagen, nun, ich bin nicht für Jesus, aber ich bin auch nicht gegen ihn. I think he was a wonderful man, he was a prophet. Ich denke, dass er ein wunderbarer Mensch war, ein Prophet. You know, I'm not for him, but I'm honestly not against him. Ich bin nicht für ihn, aber ich bin ehrlich, auch nicht gegen ihn. Yet Jesus said he doesn't gather with me, he already scatters. Und doch sagt Jesus, wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Why? Warum? Because it's kingdom people. Weil es ein Königreich ist, Leute. So in every area of your life where you're not surrendered to the King Jesus and his kingdom. In jedem Bereich deines Lebens, in welchem du nicht dem König Jesus und seinem Königreich hingegeben bist, you are not on neutral ground. Befindest du dich nicht auf neutralem Boden. You are not in a great kingdom that says, okay, I'm fine, I'm not for this kingdom, but neither am I against. Du bist nicht in einem grauen Königreich und sagst, es geht mir gut, ich bin nicht dafür, aber ich bin auch nicht dagegen. You know, and once you think in kingdom terms, not just in being saved and going to heaven. Wenn du in Königreich Begriffen denkst und nicht nur nicht in den Himmel zu gehen. Everything will change, the way you think about things, the way you do things. Wird sich alles ändern, die Art, wie du über Dinge denkst, die Art, wie du Dinge tust. You know, it's for me, it is a very sad thing when Christians think that they can be kings of their own kingdom. Für mich ist es eine sehr traurige Sache, wenn Christen denken, dass sie Könige ihres eigenen Königreichs sein können. You know, well, it's my life, I can do what I want. Na ja, es ist mein Leben, ich kann tun, was immer ich will. No, the moment you actually have this attitude, you've literally surrendered to the kingdom of darkness. Nein, wenn du diese Haltung hast, hast du dich wortwörtlich dem Königreich der Finsternis hingegeben. Because self-centeredness is the kingdom of darkness. It's the devil's thinking. Selbstzentriertheit ist das Königreich der Finsternis. Es ist das Denken des Teufels. You know, Colossians calls it the kingdom of light. Der Kolosserbrief nennt es das Königreich der Liebe. So, if you are not walking by love, which is selfless and not self-focused, wenn du nicht in Liebe wandelst, was selbstlos und nicht selbstbezogen bedeutet, which means you now not surrender to the kingdom of Jesus, of God. Was bedeutet, dass du jetzt nicht im Königreich von Jesus, von Gott wandelst? So you're not floating around in some spiritual neutral cyberspace. Du schwebst nicht in irgendeiner neutralen virtuellen Welt umher. You are now surrendering to the kingdom of darkness. Du bist nun dem Königreich der Finsternis unterworfen. Who wants you to follow his thoughts of I have a right, I can do this, it's my life. Er will, dass du seinen Gedanken folgst. Ich habe das Recht, dies zu tun, es ist mein Leben. You know, if people would only understand that a lot of things that they think that they choose, they're actually surrendering to the devil. Wenn die Menschen nur verstehen würden, dass viele Dinge, die sie wählen, tatsächlich bedeutet, sich dem Teufel unterzuordnen. You know, Daniel said something very interesting this morning. Heute Morgen sagte Daniel etwas sehr Interessantes. You know, I don't know if I can quote him right. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig zitieren kann. But he's right here with me, he can correct me. Er ist neben mir und kann mich korrigieren. You know, he said something that we think that surrendering to the devil has to do with sacrifice and blood and all this stuff. Er sagte so etwas wie, wir denken, dass sich dem Teufel hingeben etwas zu tun hat mit Opfer, Blut und all diesem Zeug. But it actually has to do with living selfishly. Aber in Wahrheit das hat es damit zu tun, egoistisch zu leben. That's how you said, right? So hast du es gesagt, oder? So think about this. Denk darüber nach. Kingdom of light is the kingdom of love, which is selflessness. Das Königreich des Lichts ist das Königreich der Liebe, was Selbstlosigkeit bedeutet. Altruist. So you either are in that kingdom or you've already chosen to surrender to the other king. Entweder bist du in diesem Königreich oder du hast dich entschieden, dich dem anderen Königreich hinzugeben. Remember. Erinnere dich. You can be a Christian. Du kannst ein Christ sein. You can have many areas of your life surrendered to King Jesus, but other areas not. Du kannst viele Bereiche haben, die du dem König Jesus übergeben hast, andere nicht. Oh, if you would understand it, we would live our lives more carefully. Wenn du das verstehen könntest, würden wir unsere Leben sorgsamer leben. See you tomorrow. Bis morgen.